Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Guten Morgen, ich begrüße alle Arbeiter, Taxifahrerinnen, Müllmänner, Lehrerinnen, Ingenieure, Bäcker, Schusterinnen, Busfahrerinnen, Sozialarbeiter, Kindergärtnerinnen, Reinemacherfrauen und Hausmänner, Verkäuferinnen, Kellner natürlich, Radiosprecher, Schlagersängerinnen, Schauspieler und LKW-Fahrerinnen, Fabrikarbeiter, Bauarbeiter, Sekretärinnen, Maler, Ärztinnen und Krankenpfleger, Förster und Fischer. Rezeptionisten, Liedermacher, Hip-Hopper, Rockgitarristen, Poetenköche und Matrosen, Pianistinnen und Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Es ist Samstag, der 10. Mai 2014. Wir wollen auch heute versuchen, meine Damen und Herren, Sie zwei Stunden zu unterhalten, zu unterrichten, zu belehren, in Unruhe zu stürzen, aufzuregen, zu beruhigen, zu besänftigen, zu belehren und Ihnen hin und wieder natürlich auch gute Laune zu machen. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Beginnen wir das heutige Niemandsland mit Hip-Hop oder Rap, wie Sie wollen. Die linke Rapperin Suki, das schreibt man S-O-O-K-E-E, will auf ihrem neuen Album nicht nur moralisieren. Politisch bleibt sie dennoch und überrascht mit neuen Klängen. Die Hip-Hop-Szene hat ja in letzter Zeit, in Deutschland zumindest, nicht gerade mit guten Nachrichten von sich reden gemacht. Und ticke Kokain an die Juden von der Börse. Von diesen Zeiten des umstrittenen Frankfurter Rappers Haftbefehl war auf die Rede im Hip-Hop-Deutschland der letzten Wochen. Das Genre scheint auf fatale Weise gleichbedeutend mit seinen Provo-Reimen und den Ausfällen zum Beispiel von Herrn Bushido. Höchste Zeit, den Fokus mal auf andere zu richten. Suki mag im Mainstream eine Unbekannte sein, obwohl die Berliner Rapperin nun mit Lila Samt bereits ihr sechstes Album veröffentlicht. Suki, die in der linken Szene aktiv ist und viele Fans hat, geht es als Künstlerin vor allem um den Umgang mit Minderheiten in der Gesellschaft. Keinesfalls sollte man das Lied »Lass mich mal machen« verpassen, wir werden es gleich spielen. Eine Kollaboration mit dem Rapper Form, einem Labelkollegen. Man muss sofort mit dem Kopf nicken, der Beat ist straight und wuchtig, effektiv werden Breaks eingesetzt, die Samples sind eingängig, wobei sie nicht einfach nur als Loop abgespielt werden. Unterlegt wird dieses Gerüst von einem dröhnenden Synthesizer-Bass, wie es ihn auch im Dubstep gibt. Lassen wir die Künstlerin jetzt selber sprechen. beginnen wir mit einem kurzen Rap von ihrem neuen Album Lila Samt, Die Kirche. Meine Lebensqualität gegen deine Meinungsfreiheit, mein herzliches Beileid. Lass die Kirche im Dorf. Ich bin eine Frau der Tat, du bist keine Frau, du Arsch. Ich pass auf, was du hier sagst. Lass die Kirche im Dorf. Wir sollen uns nicht so haben, was hast du eigentlich zu sagen? Oh, guck mal, Schaden, Schaden. Lass die Kirche. Du findest es völlig überzogen, ich backe dich in meinem Ofen. Dein Hate ist nur ne Mode. Lass die Kirche im Dorf. Du bist nur ein Troll, ich finde dich ein bisschen drollig. Hier hast du einen Lolli. Lass die Kirche. Du willst mir das Wort im Mund rumdrehen, kannst du bitte einmal untergehen? Suki, also unverschämt. Lass die Kirche im Dorf. Du denkst, du argumentierst, ich denk, dein Gelaber ist mies, ganz klein, stinkt. Lass die Kirche im Dorf. Online ist nicht offline, das geht nicht in deinen Kopf rein. Magen oder Jochbein. Lass die Kirche im Dorf. Lass die Kirche im Dorf, la, lass die Kirche im Dorf. Es gibt keinen besseren Ort. Lass die Kirche im Dorf. Lass die Kirche im Dorf, la, lass die Kirche im Dorf. Keule, lass sie genau dort. Lass die Kirche im Dorf. Lass die Kirche im Dorf, la, lass die Kirche im Dorf. Versuch's doch mal mit Sport. Lass die Kirche im Dorf. Lass die Kirche im Dorf, la, lass die Kirche im Dorf. Ey. Gut, jetzt haben wir einen Eindruck, so klingt die Dame Suki. Die Klangsignatur von Lila Samt ist hörbar von Dubstep und Grime geprägt. Was ich angenehm von dem Möchtegern G-Funk-Sound des deutschen Hip-Hop-Mainstreams absetzt, das schreibt die Taz über dieses Album. Suki mit Amez-vous. Auch bei diesem Track zeigt sich, wie sehr sie vom Dancefloor inspiriert ist. Der Beat wechselt zwischen ruhigeren und dynamischeren Parts. Beide Rapper setzen Akzente, wobei Amez-vous in reimtechnischer Hinsicht sogar eine Spur besser rüberkommt. Sukis Texte befassen sich mit Erwartungshaltungen in politischen Szenen, was wieder zeigt, dass es zu kurz greift, wenn man sie als typische Linke bezeichnet. Mit Lila Samt stellt Suki unter Beweis, dass sie sich als Rapperin weiterentwickelt hat. Wie gesagt, ihr sechstes Album. Sie experimentiert mit ihrer Technik, ohne in Effekthascherei zu verfallen. Zudem verfügt sie über ein gutes Gespür für eingängige Hooks und zugängliche Bilder. Sie wirkt auf eine angenehme Art musikalisch und gehört damit zu den interessantesten Rappern und Rapperinnen dieses Landes. Außerdem zeigt Suki offen, dass sie des ewigen Moralisierens zuweilen müde wird. Wenngleich zuweilen, falls jedoch, hört endlich auf zu labern und das Coole daran ist, mit euch meine ich auch mich. Und die Antwort auf die Frage, wie es besser geht, weiß ich nicht. Auf der ARD-Kulturseite gibt es ein wunderschönes Video, Das heißt Word Nerd, die Berliner Rapperin Suki. Die wird da vorgestellt in ihrer ganzen Klangfülle und mit ihren ganzen Ideen und verrückten Reimen. Hören wir da einmal rein. Ich finde diese Reportage wirklich klasse. Rensuki einen Buchstaben tätowieren lassen. Word Nerd steht da, schwarz auf Haut. Eine, die den Worten verfallen ist. Ihre Rap-Songs sind klug getextete Kampfansagen und für Suki genau das richtige Medium, um ihre Botschaft zu vermitteln. Feministischer Hip-Hop. Auch auf ihrem neuen Album Lila Samt. Ich bin kein Mandant in eurem Landtag. Finale eines Rap-Wettbewerbs in Berlin-Kreuzberg. Hier geht es um die Botschaft, der beste politische Rap gewinnt. Die Rapperin Suki ist als Jurorin dabei. Sie wird an diesem Abend die einzige Frau sein, die auf der Bühne rappt. Auch backstage ist Suki in der testosteronlastigen Rapperrunde die einzige Frau. Aber das kennt sie nicht anders. Die sind ja alle ganz schnuffig. Dadurch, dass das Genre hier ja sehr gemäßigt ist, sozusagen. Es gibt ja ganz andere Rap-Kontexte, in denen das halt viel mehr abgeht und auch eine ganz andere, also auch ganz anders rumgepimmelt wird, so, weißt du? Das ist ja hier nicht der Fall. Die sind ja alle, die wissen ja, dass hier so ein Verhalten einfach unerwünscht ist. Ich kann tragen, was ich will, ich kann fragen, was ich will, ich kann sagen, was ich will. Ich bin meine Kultur, knall die Schubladen zu, habe Sätze, ich bin mit meinem Buchstaben cool. In keine Schublade zu passen, ist Teil von Sukis Botschaft. Sie rappt über Feminismus, für die Gleichheit von Transsexuellen und von Migranten. In der Rap-Szene, wo Frauenverachtung fast zum guten Ton gehört, wird Suki deswegen immer am Rand stehen. Damit hat sie kein Problem. Hauptsache, ihre Botschaft wird gehört. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexismus, Selbstmännlichkeit darf nicht zu Schaden kommen. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Deine Würde ist einfach unantastbar, ja. Und niemand hat das Recht, immer auf dich zu spucken oder auf dich herabzuschauen oder dich zu diffamieren oder dich zu verunsichtbaren. Das ist es eigentlich. Keine neue Nachricht. Nur eine, die halt nicht besonders sexy ist, weil sie, weil man die auch nicht so gut verkaufen kann, leider. Das ist natürlich schwierig. Seit sie sich erinnern kann, denkt sie politisch. Sukis Eltern waren DDR-Dissidenten. Der Vater saß deswegen im Knast. Suki war erst 2, als die Familie nach West-Berlin ausgereist ist. Heute mit 30 erinnert sie sich nicht mehr daran, doch die Geschichte der Eltern hat sie geprägt. Dass mein Vater während seiner Inhaftierung mit meiner Mutter einen Briefwechsel führte, der nie offen sein durfte, weil klar war, die Briefe werden gelesen und zensiert. Das heißt, sie mussten sehr stark kodieren, was sie sich vermitteln wollten. Also ich habe diese Briefe, die liegen zu Hause, ich habe die nie lesen können, weil ich immer nach 2 Seiten irgendwie fertig war mit den Nerven, heulen musste und alles. Daher kommt auch ihre Liebe zur Sprache, ihr Bewusstsein für deren Macht. Wir formen die Sparte, wir formen die Werte, wir formen die Kämpfe und die Form des Begehrens. Ich hasse keine Männer und ich trinke mir keinen Mut, dann wir nehmen zurück, was euch niemals zustand. Suki verpackt schwere Theorien von Philosophinnen wie Judith Butler in knackige Reime. Sie hat Linguistik und Gender Studies studiert. Ihren Ordner mit alten Songs zeigt sie uns. Persönlicheres gibt sie nicht preis. Die Botschaft soll im Vordergrund stehen. Auch die private Suki ist politisch. Klar gibt es genügend Leute, die das furchtbar finden, dass ich Rap politisch so fürchterlich instrumentalisiere. Ja. Aber das ist, glaube ich, legitim, wenn man sich vor Augen führt, was sonst, also in welcher Weise Rap sonst noch so instrumentalisiert wird. Zum Beispiel, um so das eigene Konto zu füllen oder so. Jetzt macht Riesenlärm für Suki! Zurück zum Kreuzberger Rap-Battle. Manchmal strengt es sie an, ständig im politischen Kampfmodus zu sein. Aber wenn sie auf der Bühne steht, denkt sie, dass sie mit Rap die Welt ein bisschen verändern kann. Zumindest in den Köpfen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, diese Töne zu hören. Ist ja ungewöhnlich. Eine Rapperin, die linksfeministisch ist und auch noch zu Wort kommt, sogar in den Mainstream-Medien, wie eben hier auf der Mediathek-Seite der ARD, beziehungsweise der ganzen ersten deutschen Fernsehprogramme. Das geht dann auch oft in die dritten Programme rein. Ein Lied noch von Suki, links außen von ihrem neuen Album Lila Samt.

Kölner Gruppe Eisen. In Japan übrigens sehr beliebt. Jo, es ist Samstag, der 10. Mai. Ein Blick aus dem Fenster, aus dem Studiofenster, verrät mir direkt, dass es schönes Wetter ist. Draußen. Warm. Wir haben hier einen Kuhstall aufgebaut und lassen eine Kuh ab und zu brummen. Und auch ein Pferd, das rennt hier in meinem Kreis. Und wir haben auch ein paar Bienen und Schmeißfliegen eingekauft und lassen die hier im Studio ein bisschen rumflattern. Damit erzeugen wir unsere unverkennbare Frühlingsatmosphäre und eben eine Art Landluftatmosphäre. Jo. Erstmal begrüße ich hier den Radioaktivisten WK. Hallo. Hallo, ich begrüße mich auch und dich natürlich und alle Hörer auch. Tja, ist irgendwas passiert im Laufe der Woche, was man erwähnen müsste doch, direkt? Es gab dieses Nachholspiel von Madrid in Valladolid und entgegen aller Hoffnungen der Merengues, der Anhänger von Real Madrid, haben die dort nicht gewonnen, sondern nur unentschieden gespielt, womit sie praktisch jetzt sich verabschieden können aus der spanischen Liga. Sie werden nicht den Meistertitel gewinnen. Das wird meinem Gefühl nach Barcelona sein. Aber natürlich wird es schwierig, weil Atletico noch 3 Punkte Vorsprung hat. Trotzdem, im letzten Spiel dieser Liga muss Atletico nach Barcelona kommen und da werden sie vermutlich fettig gemacht dann. Okay. Ja, das war die Top-Neuigkeit jetzt für alle Niemandsland-Hörerinnen weltweit. Natürlich, klar. Aha. Glaubst du, die haben noch was Wichtigeres zu tun? Ja, ich weiß nicht. Du entscheidest das jetzt. Die Frage ging an dich. Gut, meine Idee von unserer heutigen Sendung ist folgende. Wir stellen noch eine Musikgruppe vor und danach kommen wir direkt zur harten politischen Realität. Es gibt wieder Tote in der Ukraine, ein neues Massaker. Ein neues Massaker an sogenannten Russland-Ukrainern. Das wäre dann das zweite große Massaker an diesen Menschen. Beziehungsweise an dieser Fraktion oder wie man sie überhaupt nennen soll. Und darüber müssen wir nachher leider noch ein bisschen berichten. Und auch natürlich über Merkels Besuch beim Imperator. Das hat vielen Leuten in Deutschland gar nicht gefallen, was die da gesagt und gemacht beziehungsweise nicht gemacht hat. No-Spy-Abkommen. Die Amis hatten selber ein No-Spy-Abkommen angeboten und nun haben sie selbst dieses ganz kleine Zugeständnis wieder zurückgezogen. Und das sind halt alles Sachen, die müssen besprochen werden. Parlamentarische Untersuchungskommission zum Thema NSA-Abhör-Bespitzelungsaffäre ebenfalls gelähmt bzw. wird boykottiert von der Regierung. Für die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte sieht es nicht gut aus. Gut, kommen wir zu einer Gruppe, die heißt Materia. Materia ist eigentlich ein Sänger. Und bevor wir uns ein Lied von ihm anhören, lassen wir den Mann einmal sprechen. Ich glaube, es ist ziemlich interessant. Auch der Titel des Albums, der gefällt mir sehr gut. Der heißt Zum Glück in die Zukunft. Das klingt natürlich sehr optimistisch und utopisch, sehr weltzugewandt und freundlich. Unsere Utopien sind ja alle sehr negativ besetzt. Sowohl in der Literatur als auch im Kino. Es gibt eigentlich so gut wie kaum positive, menschenfreundliche, schöne Utopien. Alle Utopien sind im Stile von Blade Runner und Aliens und 1984 und Aldous Huxley, Schöne neue Welt. Es geht da immer sehr gefährlich und sehr menschenverachtend zu. Materia in einem Interview, dass er, der Hip-Hop-Mann, der Rapper, dem UFM, das ist ein FM-Radio, gegeben hat vor ein paar Wochen. Hören wir da mal rein. Zum Glück in die Zukunft 2, so heißt das Album dazu, wo Kids drauf ist und all der ganze Rest. Wir haben gerade schon gesagt, das Reisen war eine Inspiration für dieses Album. Ja. Funktionieren die Songs für dich wie so ein Bilderbuch zu jedem einzelnen Land, wo der Song vielleicht seine Idee her hat? Das ist ein bisschen anders. Also es soll jetzt nicht so wirken, als wenn das so eine eine Platte wäre, die so fernab von allem ist und wo es nur um irgendwelche Reisesachen geht. Also im Endeffekt werden 90% der Sachen zu Hause in der Dusche sich überlegt. Bloß, da ich halt viel unterwegs war, habe ich halt viel aufgeschrieben und es fällt mir einfach allgemein leichter, wenn ich irgendwo mal 8-9 Stunden in so einem Bus sitze und irgendwo lang tucker, schreibt man halt einfach mal ein Lied und dann trifft man sich aber zu Hause in Berlin und schreibt das dann nieder. Aber das Reisen hilft mir unfassbar, das zu schreiben oder das zusammenzufassen. Das, was mir zu Hause in Berlin, wenn die ganze Zeit ein Telefon klingelt und alles einfach sehr schwer fällt. Mein persönlicher Eindruck, als ich das Album gehört habe, dass so viele Wortspiele, die schon beim letzten Album natürlich sehr präsent waren, sehr im Vordergrund standen, für mich beim Hören, jetzt zwar auch noch da sind, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Materia hat dieses Mal noch mehr zu sagen oder bringt's besser auf den Punkt. Das ist halt auch ein ganz einfacher Grund, weil die damalige Platte, da war ich im Endeffekt, meine Fans waren irgendwie 7 Leute aus Rostock und meine Tante aus Bielefeld. Und da war dann halt so, okay, wir machen jetzt eine Platte. Und ich war sehr, sehr in so einer Schülersituation, habe von allen Leuten gelernt, habe mir geguckt, was die machen. Ich war Support bei Peter Fox oder bei Jan Delay, die haben mir sehr viel beigebracht und so. Und ich war die ganze Zeit in so einer Schülerrolle. Mhm. Und bei der Platte bin ich da halt so ausgebrochen. Deswegen muss mir jetzt keiner mehr erzählen, wie dies und das funktioniert. Und deswegen fiel sie auch ein bisschen leichter, zum Beispiel sie zu schreiben, obwohl alle gesagt haben, wow, die zweite Platte, das ist immer das Gefährliche und die wird ganz schwer und ich habe dieses Gefühl nicht einmal gehabt. Ich habe mir die wichtigste Frage, die allerwichtigste Frage bis zum Schluss aufgehoben. Wie heißt du bei Quizduell? Das sage ich natürlich jetzt, sage ich natürlich geheim. Geheim, aber du spielst auch, oder? Na klar. Weißt du, wo ich immer Probleme habe? Rund um die Welt. Da kacke ich ab. Das ist meine Lieblingsdisziplin. Eben, wenn jemand rumgereist ist, dann Materia. Kannst du mir bei einer Runde rund um die Welt helfen? Kann sein, wenn ich es schaffe. Also, hier. Erste Frage. Welches Meer liegt zwischen Sardinien und der italienischen Halbinsel? Rotes Meer? Tyrrhenisches Meer? Rotes nicht. Nee, auch nicht. Weiter. Adriatisches Meer? Weiter. Südmeer? C. C. Falsch. Das wäre das Tyrrhenische Meer. Zu was? Tyrrhenisch, mit Y geschrieben. Tyrrhenisches. Noch nie gehört. Nein, habe ich auch noch nie gehört. Lief nicht so gut, ne? Ja, naja. Nee, war noch zu einfach, die Frage. Ja. Kann nur schwierige Fragen. Weil man lebt ja, wenn man auf Reise ist, im Hier und Jetzt. Scheiß auf die Fragen. Ja, ich bin glaube ich, bei 54% bei Rund um die Welt. Das ist meine zweitstärkste Disziplin nach Sport und Freizeit. Ja. Sieht man mal, 54%. Das waren gerade 0. Musik ist ja dann in Hoffen in Zukunft. Finde ich ganz, ganz schlecht. Also, was gar nicht geht, ist im Labor. Ja, das ist scheiße. Comics und Musik und Hits und so. Computerspiele? 0. Ja, ich auch 0. Aber alle Fragen zum Glück in die Zukunft 2 könntest du sehr gut beantworten. Hm, vielleicht. Also schwer. Es gibt ja zum Beispiel auch diese SingStar-Spiele. Und ich war auf so einem Rap-Star oder so heißt das, war ich mal drauf mit einem König geboren, einem alten Song von mir. Und da habe ich mit meinem eigenen Song gegen den Moderator verloren. Schon das wird ja in Zukunft nicht passieren sehr mit peinlich. Dem Album. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Ja, vielen Dank auch. Hat mich gefreut. So, jetzt haben wir erstmal einen Eindruck, was für ein Mensch der ist. Wir können mit dem Quiz gleich weitermachen. Ich habe auch eine Frage an dich, Werner. In welchem Jahr wurde denn die erste Ausgabe der Taz gedruckt, beziehungsweise ist erschienen? 1978, 1979 oder 1980? Na? Boah, ja. Machen wir gleich weiter mit ich Quiz. Ich hätte gesagt, so um die 80er anfangen. Ich habe dir 3 konkrete Jahre genannt. Du musst dich für eins entscheiden. Boah, sonst. Ja. Aber ene mene mu und raus bist du 79. 79, richtig. Du hast gerade 5 Cent gewonnen. Die verbuche ich auf dein Konto. Sehr gut. Okay, Materia. Zum Glück in die Zukunft 2. So geht's los. Mr. Materia. Asimoto crew. The clouds, yeah, yeah. What? Passat, keiner tätowiert sich Wu-Tang auf dem Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch. Niemand hat einen Trichter, alle saufen Wein. In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit. Ich sitz auf dem Sofa, raucht das ganze Zeug allein. Alle sind jetzt Troll, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über seinen Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus. Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block, Tag, kein Tag. Auf, sag mir zur Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng. Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block, Tag, kein Tag. Auf, sag mir zur Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng. Jeder glücklich Zweiter, keiner mehr Verlierer, keiner geht mehr Clown, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck, goldener Retriever. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster. Jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster. Keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen. Jeder steht jetzt auf der Liste, niemand geht mehr hin. Keiner will mehr ballern, treffen um zu reden. Keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden. Jeder liebt die Bayern, vorm Essen beten. Leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne. Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block, Tag, kein Tag. Auf, sag mir zur Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng. Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block, Tag, kein Tag. Auf, sag mir zur Finger an den Kopf und mach Peng, Peng, Peng, Peng, Peng, Peng. So, jetzt haben wir einen kleinen Eindruck vom Rapper Materia. Sehr toll, pfiffige Texte, zum Teil auch sogar gute Laune Texte. Jo, was gibt's Neues in der Politik? In der Politik, ja, eins haben wir ja schon vorher gesagt. Barca hat wieder Möglichkeiten, die Liga zu gewinnen. Das hat ja auch mit Politik zu tun. Gut, was hat offensichtlicher mit Politik zu tun? Ah, hier eine Information aus Spanien, was wir immer schon vermutet haben, aber jetzt sagt sogar die offizielle Presse auch, die Reichsten der Reichen werden immer reicher. Ne? Also gibt es jetzt Informationen aus Spanien, dass die Firmen, die an der Börse gehandelt werden, also was hier IBEX heißt, in Deutschland wäre das DAX, dass die größten Vermögen in den letzten 2,5 Jahren um 67% raufgegangen sind. Also so Leute wie Entre Canales, Acciona, Amancio Ortega von Inditex, Pujals von Gestel, Koplovic, der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez von ACS, Banken natürlich, Santander, Emilio Botín, die hatten Ende 2011 ein Vermögen von 35 Milliarden Euro. Und jetzt, 2,5 Jahre später, also 2,5 Jahre mit der PP-Regierung, der rechtskonservativen Zins, ist es angewachsen auf 60 Milliarden, 67%. Ja? Und das passiert selbstverständlich, deshalb sagen sie jetzt, der Wirtschaft geht's wieder besser, ja. Und, aber was natürlich uns interessiert, sind die Arbeitslosen, die immer noch um die 6 Millionen schwanken. Jetzt ist der große Streit zwischen Partido Popular und Sozialisten. Sind es 100.000 mehr oder sind es 100.000 weniger? Einer ganzen Generation von jungen Leuten wird weiterhin die Zukunft geraubt, ne? Jugendarbeitslosigkeit immer noch bei 55%. Zwangsräumungen gehen weiter. Also letztes Jahr 185 Zwangsräumungen jeden Tag. 70.000 Familien, also nicht Personen, 70.000 Familien haben nur im letzten Jahr ihre Wohnung verloren. Dann gibt es spanienweit 1 Million von Familien, die keinerlei Einkünfte haben, weder aus Arbeit noch irgendwelche Unterstützung. Und es handelt sich eben auch um Familien. 1 Million, also geschätzte 3 Millionen von Personen. An die Rentner wird natürlich auch gedacht, ne? Rentenerhöhungen sind jetzt garantiert jedes Jahr 0,25% für die nächsten 3 Jahre festgeschrieben, zusammen 0,75%. Ja, das ist die Realität hier in Spanien und natürlich versprechen sie uns im Moment wieder das Blaue vom Himmel. Warum? Weil die Wahlen anstehen, die Europawahlen am 25. Mai, ne? Und danach geht's dann genau gleich weiter. Jetzt wird von Brüssel schon die nächste Arbeitsmarktreform aufgedrückt, Spanien. Und natürlich, die Regierung wird wieder kuschen und es durchführen. Die nächsten Steuererhöhungen stehen an. Und so geht's halt immer frisch, fromm, fröhlich, weiter in die Zukunft. Es kommt aber auch unerwartete Schützenhilfe von wissenschaftlicher Seite. Es geht um einen Kapitalismuskritiker, der heißt Thomas Piketty, und dessen Thesen, der ist übrigens französischstämmig, lösen im Moment auch in Deutschland eine neue Gerechtigkeitsdebatte aus. Und selbst in den USA wird dieser Mann heftig angegriffen, weil er etwas wissenschaftlich untermauert, das die Reichen gar nicht gern hören. Was du gerade gesagt hast, die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich und um Aufstiegschancen ist es schlecht bestellt, aber er hat es nun auch wissenschaftlich mit Zahlen fundamentiert. Man nennt ihn schon den zweiten Karl Marx. Und er kriegt von Wall Street Journal und den einschlägigen Kapitalismus-Medien ganz schön was aufs Haupt. Es hieß ja früher immer in Deutschland, meine Kinder werden es mal besser haben als ich. Davon träumen alle Eltern. Das wünschen sich alle für ihre Kinder, aber diese Zeiten sind vorbei. Bereits 2011 stellte die OECD fest, dass die Schere zwischen Arm und Reich seit den 90er Jahren auch in vermutlich vorbildlichen Ländern wie Schweden, Dänemark oder eben auch Deutschland auseinandergeht. Deutlicher wird das Gefälle, wenn man nicht Löhne und Gehälter, sondern das Gesamtvermögen betrachtet. Zwar hat sich das Nettovermögen der privaten Haushalte von 1992 bis 2012 immer noch mehr als verdoppelt. Es verteilt sich aber extrem ungleich. So zeigt der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, dass 2008 die reichsten 10% der Bevölkerung 53% des Vermögens besitzen, während sich die weniger vermögende Hälfte der Haushalte zusammen gut nur 1% teilt. Auf die Frage, ob es in Deutschland eher gerecht oder ungerecht zugehe, antwortete im vergangenen Jahr fast jeder zweite Deutsche, es gehe eher ungerecht zu. Und laut einer Umfrage aus dem März von diesem Jahr halten gerade mal 21% Vermögen und Verdienste für fair verteilt. Also, ein Unwohlsein, das nicht nur die Bundesbürger beschlichen hat. Seit Monaten protestieren Spanier, Portugiesen und Griechen gegen die drastischen Sparmaßnahmen, mit denen ihre Regierungen die Krisenländer, wie sie selber uns vorlügen, stabilisieren wollen, die aber vor allem untere und mittlere Einkommensschichten treffen. In Brasilien haben die gigantischen Summen, mit denen Veranstaltungsorte für die ab Juni stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft finanziert werden, für wütende Proteste der bürgerlichen Mitte gesorgt, die Schulen und eine bessere Krankenversorgung einklagen. Und ausgerechnet in den USA sorgt das Werk, wie eingangs auch gesagt, des französischen Ökonomen Thomas Piketty für Furore, der wachsende Ungleichheit im kapitalistischen System anprangert und die Einführung von Vermögens- und Kapitalsteuern fordert. Und das gibt ja immer einen Aufschrei. Da fordert jemand Vermögens- und Kapitalsteuer. Pfui Teufel. Und dann richtet sich der ganze Hass der konzertierten Medien gegen diesen Mann. Damals war es Oscar Lafontaine und jetzt ist es eben dieser Piketty. Pikettys These, wollen wir sie mal kurz schildern, fußt auf der Annahme, dass die Rendite aus Arbeit geringer sei als die Rendite aus Kapital. Das mag auf den ersten Blick nicht spektakulär neu erscheinen, aber anhand umfangreichen Datenmaterials hat der Wirtschaftswissenschaftler nachgewiesen, dass sich Vermögen über Jahrhunderte hinweg in bestimmten Familien konzentrieren, die ökonomische Ungleichheit also über Generationen hinweg zementiert wird. Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit also sind leere Versprechen, die höchstens im Einzelfall einmal ab und zu zum Erfolg führen. Das aber würde der liberalen Verheißung widersprechen, wonach jeder zu Reichtum kommen kann, wenn er sich nur ordentlich anstrengt. Kein Wunder also, dass das Werk gerade in den USA für Wirbel sorgt. Stellt es doch das Selbstverständnis des amerikanischen Raubtierkapitalismus und Wirtschaftssystems in Frage. Aber selbst in der eigentlich vom Wohlstand verwöhnten Bundesrepublik fällt Piketty mit seinen Thesen auf fruchtbaren Boden. Geht es doch auch hierzulande lange nicht mehr so gerecht zu, wie es Politiker, aber auch Bürger gern hätten. Die Unterschiede sind auch in Deutschland groß geworden, konstatiert etwa Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Die soziale Mobilität sei in Deutschland inzwischen fast genauso gering wie in den Vereinigten Staaten. Wer also einmal in einem bestimmten Bildungs- und Einkommensmilieu feststeckt, kommt da nicht mehr raus. Das wirklich Interessante bei dieser Geschichte finde ich, wie in den USA die Sache da aufgenommen wurde und wie das dort in den Medien ist. Also dieser wirklich Impact ist ziemlich brutal offenbar, ja, und das erstaunt ja eigentlich im Grunde, da wird ein neues Buch geschrieben, das über Vermögensverteilung und Einkommensgerechtigkeit und solche Sachen spricht, eins mehr von 100.000 Büchern, die jedes Jahr zu diesen Themen geschrieben werden. Und auf einmal gibt es ein Buch, was unheimlich reinhaut, was total von allen diskutiert wird, überall, sogar der Papst hat mit Obama drüber geredet, natürlich in der Presse und überall. Und das Überraschende ist, dass die Rechte, also ökonomische Rechte, die Neoliberalen, die Tea Party, die Republikaner, wie sie alle heißen, dass die wirklich im Hemd dastehen jetzt mit diesem letzten Ding von diesem Piketty, ja. Und die haben also wirklich keine Argumente. Und was ihnen dann übrig bleibt, ist eben, ihn als Marxisten zu bezeichnen. Und dann glauben sie, haben sie alles gesagt, was zu sagen ist. Wobei dieser Typ natürlich nicht Marxist ist, sondern Neo-Keynesianismus verteidigt. Und der hat aber zum gleichen Schluss kommt eigentlich wie Marx und sagt, dass eben Kapitalismus, eine kapitalistische Gesellschaft notwendigerweise zu einer brutalen Vermögenskonzentration führt, die nie aufhört, die immer weitergeht. Höchstens mal kurz unterbrochen wird, wie zum Beispiel im letzten Jahrhundert, also nach dem Ersten Weltkrieg bis über die große Depression bis hin zu der Nachkriegszeit, dann nach 1945, wo dann keynesianische Konzepte angewendet wurden von den Regierungen, da sagt er, das ist die Ausnahme, ja, und das ist jetzt zu Ende. Und also jetzt muss man sehen, ja, also ist kein Marxist, aber was er sagt, hat Hand und Fuß. Der hat 15 Jahre lang Material gesammelt zu diesen Themen. Und jetzt muss man sehen, ob die Theorie wie damals bei Marx wieder die Massen ergreift und dann, wenn wir dann schon keine neue Revolution bekommen, dann wenigstens wieder eine Abkehr von diesen neoliberalen Globalisierung, die uns eben fertig macht. Im Spiegel gibt es ein Gespräch bzw. ein Interview mit diesem Wissenschaftler. Ich zitiere nur einen Satz. Er sagt, das Kapital frisst die Zukunft. Wohin treibt der Kapitalismus im 21. Jahrhundert? Es geht also um die wachsende Konzentration der Vermögen. Thomas Piketty, der ist übrigens 42 Jahre alt, ist Professor an der École d'Économie de Paris und ein international anerkannter Spezialist für Forschungen zur Einkommens- und Vermögensverteilung. In seinem neuen Buch, das hat den Titel Das Kapital im 21. Jahrhundert, warnt er vor der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich in den westlichen Industrienationen. Seine Vorschläge einer globalen Besteuerung des privaten Reichtums zur Bekämpfung der Ungleichheit haben, wie gesagt, in Europa und den USA eine heftige Debatte ausgelöst. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Übrigens, euer chinesisches Wirtschaftswachstum schwächelt gerade. Ihr müsst darauf gerecht und besonnen reagieren, sowie eine demokratische Volkswirtschaft. Wie reagiert demokratische Wirtschaft? Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. In China wir nicht entlassen, Leute. Im Gegenteil, wir sie sperren ein. Interessant. Rösler, Zettel und Stift bitte. Die Chinesen haben da ein Verfahren, das möchte ich kopieren. Tja, den Rösler gibt's nicht mehr. Jetzt hat sie den Sigmar Gabriel, einen anderen. Der muss jetzt mit einem Schreibblock neben ihr herlaufen, ihr Kaffee kochen und ihre Geistesblitze aufschreiben und dann auch politisch in die Tat umsetzen. Rösler ist weg. Ja, Angela Merkel, was können wir sagen? Sie war in Washington beim Imperator. Das ist immer beeindruckend, früher auch als im römischen Imperium dann die Vasallen aus den verschiedenen Provinzen, den römischen Provinzen, nach Rom reisten, um da den Imperator zu huldigen und die neuen Richtlinien bzw. Befehle entgegenzunehmen. Und Angie war also bei Obama. Der macht einen ziemlich verpeilten Eindruck im Moment. Man hat das Gefühl, ziemlich viel läuft in seinem Rücken. Alles, was da in der Ukraine läuft und diese ganzen Drohnenmorde. Da blickt er, glaube ich, gar nicht so richtig durch. Ich weiß nicht, ob der schon so halb entmachtet ist, der gute Obama. Wir wissen es nicht. Aber eine Top-Meldung, eine Horrormeldung heute, habe ich gerade, die lief hier über den Nachrichtenticker. Eine Drohne ist fast mit einem Passagierflugzeug zusammengestürzt. Es schwirren ja immer mehr Drohnen in 5, 6, 7, 8, 9.000 Meter Höhe. Und die Experten meinen, mit diesen Zusammenstößen müsste man in nächster Zeit öfter rechnen. Man tippt, dass ungefähr an die 7.000 bis 8.000 Drohnen ständig in der Luft sind. Das ist natürlich eine Riesengefahr für den zivilen Flugverkehr. Aber kommen wir zurück zu Angie. Die Drohnen spionieren uns natürlich auch aus, das muss man auch sagen. Noch vor kurzem drängte auch Angela Merkel auf die Aufklärung der NSA-Affäre. Wir haben das hier oft kommentiert. Nun untergräbt die Regierung die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und gleichzeitig ihre eigene Glaubwürdigkeit. Ja, es geht um Vereinbarungen. Vereinbarungen, fragt der Spiegel, als sich Merkel am Donnerstag auf den Weg in die USA machte, hatte sie keine Zusage erhalten, auch nicht für ein sogenanntes No-Spy-Abkommen. Ein Vertrag also, den die US-Seite selbst in Aussicht gestellt hatte, um die Empörung der Deutschen ein bisschen zu dämpfen. Hätte der Grundsatz gegolten, politische Reisen nur dann anzutreten, wenn am Ende auch etwas dabei rauskommt, wäre Merkel besser zu Hause geblieben. Aber zwischen Berlin und Washington gibt es derzeit eine Art Special Relationship. Die Besonderheit der Beziehung besteht darin, dass sich die Kanzlerin nicht traut, einen Konflikt mit den USA zu riskieren. Eigentlich hätte sie allen Grund, klare Worte zu finden. Schließlich war es die NSA, die ihr Handy ausspähte. Die Handys der Bürger ist ihr egal, das wissen wir. Unsere Handys, unser Privatleben interessiert die einen Mist. Aber ihr eigenes, da müsste doch ein bisschen Stolz da sein. Doch stattdessen brachte sie ein Gastgeschenk mit nach Washington. Nämlich die Zusage, dass der Whistleblower Edward Snowden nicht nach Deutschland kommen soll. Und sollte er einmal kommen, würden sie ihn direkt verhaften und den USA ausliefern. Merkel kann sich immer noch in Rage reden, wenn es um die Spitzelattacke der USA geht. Das sagt der Spiegel. Aber das nur, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Als im Rosengarten des Weißen Hauses die Rede auf die US-Geheimdienste kommt, spricht sie wolkig von Meinungsverschiedenheiten. Konsequenzen haben diese vorerst nicht. Der Grund, so meinen Experten, liegt auch in der Ukraine-Krise. Weil die Lage in dem Land eskaliert, will Merkel sich an die Seite der USA stellen. Gemeinsam drohten Merkel und Obama dem russischen Präsidenten härtere Wirtschaftssanktionen an. Allerdings hat die Einigkeit mit Obama einen Preis. Die Kanzlerin ist dafür bereit, einige Prinzipien, eigene Prinzipien zurückzustellen. Denn kurz vor Merkels Reise machte sich der Regierungsapparat in Berlin daran, die Aufklärung der NSA-Affäre im Bundestag zu erschweren. Noch im März hatten Union und SPD mit der Opposition einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, um die Spitzeleien der NSA auszuleuchten. Nun wurde der Untersuchungsauftrag in den Köpfen der Koalitionsspitze umformuliert. Der Ausschuss ist dann ein Erfolg, wenn er keinen Erfolg hat. Das schreibt der Spiegel. Die tun also im Moment alles, um die erfolgreiche Arbeit dieses Ausschusses zu behindern. Das Prinzip hatten wir schon einmal gesagt und auch versucht zu beschreiben. Es geht darum abzuwägen, welcher Schaden und welcher Nutzen für die Bundesrepublik Deutschland größer oder kleiner ist. Zu diesem Thema schreibt Jakob Augstein im Spiegel einen sehr interessanten Leitartikel. Er nennt Angela Merkel als Mitarbeiterin des Monats von McDonaldland. Um sicherzugehen, dass die Abgeordneten die Botschaft verstehen, legt die Regierung ein Gutachten bei. Gut, ein Gutachten eben, den Untersuchungsausschuss nicht weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Es stammt aus einer amerikanischen Kanzlei und besagt, wer Snowden befrage, mache sich in den USA strafbar. Von Verschwörung ist die Rede. So eine Frechheit. Die Abgeordneten müssten also bei der nächsten Reise in die USA damit rechnen, dass sie verhaftet werden. Das heißt, ein Mitarbeiter eines deutschen Untersuchungsausschusses, der die Bespitzelung der Kanzlerin untersucht, gilt als Verschwörer gegen die USA und muss damit rechnen, dass er in den USA verhaftet wird. Und die Tatsache, dass die Regierung es an das Parlament weiterleitet, dieses Gutachten, das ist eigentlich die größte Frechheit, die es überhaupt gibt. Die Tatsache also ist nichts weniger als der Versuch des einen Verfassungsorgans, das andere zu erpressen. Diese Nachrichten erreichten die Öffentlichkeit vor Angela Merkels Besuch in Washington. Aus amerikanischer Sicht hat sich die Bundeskanzlerin damit die Freiheitsmedaille redlich verdient, die ihr Barack Obama vor ein paar Jahren verlieh. Merkel kann stolz sein. Die eine wird Mitarbeiterin des Monats bei McDonald's, die andere im Weißen Haus. Das sind sehr sarkastische, bittere Worte von Herrn Jakob Augstein, übrigens Sohn des verstorbenen Rudolf Augstein. Frühling im Niemandsland. Samstag, der 10. Mai 2014, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Ukraine, Panzer attackieren Demonstranten am Tag des Sieges über den Faschismus. Bis zu 30 Tote, 2000 Menschen bei Kundgebung in Kiew. Die Kiewer Machthaber haben den Tag des Sieges, den Jahrestag des sowjetischen Triumphes über den Hitlerfaschismus am 9. Mai, auf ihre Weise begangen. Am Vormittag rückten Truppen des Regimes mit Panzerunterstützung in die Stadt Mariupol im südlichen Donbass ein. Bei Kämpfen um das von Aufständischen besetzte Polizeipräsidium kamen nach unterschiedlichen Medienberichten bis zu 30 Menschen ums Leben. Es gab etliche Verletzte, darunter einen Kameramann des russischen Fernsehsenders RT. Bewaffnete, die offenbar nicht der offiziellen Kiewer Armee angehören, sollen gezielt auf Zivilisten geschossen haben. Beim Kampf um das Polizeipräsidium gingen die Angreifer offenbar nach dem Szenario des Massakers von Odessa vor und legten Feuer, während sich im Inneren noch Menschen aufhielten. Das Gebäude brannte weitgehend aus. Arseni Avakov sprach von 20 Terroristen, die liquidiert worden seien. Aus dem etwa 150 Kilometer entfernten Donetsk setzten sich von der dortigen Kundgebung zum Tag des Sieges zwei Lastwagen mit Kämpfern der Aufständischen in Bewegung, um die bedrängten Genossen zu unterstützen. Bewohner von Mariupol berichteten in russischen Fernsehsendern, die Angreifer hätten zum rechten Sektor und zur Nationalgarde gehört. Dazu würde passen, dass der Maidan in Kiew am gestrigen Freitag weitgehend menschenleer war. Dafür, dass die Kiewer Machthaber in Mariupol eine demonstrative Strafaktion inszeniert und dazu ihre Kräfte dort konzentriert haben, spricht neben dem Datum auch, dass sich die Belagerer der von Aufständischen kontrollierten Stadt Kramatorsk am Donnerstag ohne ersichtlichen Grund aus der Umgebung zurückgezogen und den Verteidigern so ermöglicht hatten, ihre in den letzten Tagen verlorenen Positionen wieder einzunehmen. Vertreter der Kiewer Junta hatten in den letzten Tagen die Öffentlichkeit mehrfach davor gewarnt, an Kundgebungen zum Tag des Sieges teilzunehmen. Sie hatten das mit der angeblichen Gefahr von Provokationen begründet. Gleichwohl gab es in Kiew am Freitagmittag eine Kundgebung von etwa 2000 Anhängern linker und prorussischer Gruppen an der ewigen Flamme im Park des Ruhms. Redner, darunter der Vorsitzende der Progressiven Sozialistischen Partei, Natalia Vitrenko, warfen der Staatsmacht vor, das Erbe der Kriegsteilnehmergeneration zu verraten. Die Machthaber seien es, die die Ukraine und die Ukrainer spalteten. Andere spielten reaktionärere Karten. So stellte der Vertreter einer slawischen Partei den Sieg der multinationalen Sowjetarmee 1945 als Erfolg der orthodoxen Christenheit dar. Tagesschau in 100 Sekunden. Friedensabkommen für den Südsudan. Erstmals seit Ausbruch der Gewalt in dem ostafrikanischen Land kamen Präsident Kiir und sein Widersacher Machar zu direkten Friedensgesprächen zusammen. Sie vereinbarten eine Waffenruhe, die Bildung einer Übergangsregierung und Neuwahlen. Spannungen vor Referendum in der Ostukraine. In der Hafenstadt Mariupol starben gestern mindestens 7 Menschen bei Zusammenstößen zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Sicherheitskräften. In Donetsk sollen örtlichen Medienberichten zufolge 7 Rotkreuz-Mitarbeiter festgenommen worden sein, wegen angeblicher Spionage. Deutsch-französisches Treffen. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande setzen heute ihre Gespräche in Stralsund fort. Dabei dürfte es vor allem um die Ukraine-Krise gehen, sowie den zukünftigen Kurs für Europa. Hollande war gestern in Merkels Wahlkreis eingetroffen. Linkspartei bestimmt neuen Vorstand. Die Wiederwahl des Führungsduos Katja Kipping und Bernd Rixinger gilt als sicher. Dem Parteitag in Berlin liegt auch ein Antrag des Vorstands zum Ukraine-Konflikt vor. Der Bundesregierung wird darin eine Mitschuld an der Zuspitzung der Krise vorgeworfen. Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin. Das Geschichtsepos Die andere Heimat von Regisseur Edgar Reitz erhielt die Goldene Lola. Dieter Hallervorden wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Beste Schauspielerin wurde Jordis Triebel. Für sein Lebenswerk nahm der Regisseur Helmut Dietl einen Ehrenpreis entgegen. Das Wetter heute im Süden und Osten freundlich, sonst wechselhaft mit Schauern und Gewittern, 12 bis 23 Grad. Berlin, Thema Extremismus. Es geht um eine abstruse Statistik. Die Bedrohung der inneren Sicherheit durch linksextreme und linksextremistische Straftäter ist weniger besorgniserregend, als es jüngste Statistiken glauben machen. Das Bundesinnenministerium hatte kürzlich gemeldet, Linke hätten im vergangenen Jahr 8.673 politisch motivierte Straftaten verübt. 40% mehr als im Vorjahr. Wenn man aber dahinter guckt, dann sieht man Folgendes. Tatsächlich sind für den satten Anstieg im Wesentlichen Sachbeschädigungen, vor allem aber, jetzt kommt's, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz verantwortlich. Dahinter verbergen sich auch hunderte Fälle von Sitzblockaden, viele davon gegen Aufmärsche von Neonazis. Die Gesamtheit dieser Verstöße ist von 802 auf 1924 gestiegen. Das heißt, Menschen, die an einer Anti-Neonazi-Demo teilnehmen, die Straße blockieren, das gilt schon als linksextremistische Straftat. Achtung, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. In Polizeikreisen wird die Statistik als, selbst in Polizeikreisen, als abstrus gewertet. Diese wird natürlich von den Geheimdiensten diktiert und vom Innenministerium. Wenn jemand aus dem bürgerlichen Lager an einer Sitzblockade teilnimmt, begeht er damit zwar eine Straftat, heißt es, aber man muss sich fragen, ob es Sinn macht, das als politisch motivierte Kriminalität links zu melden. Das sagt ein hochrangiger Ermittler. Das Bundesinnenministerium hat deshalb Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt und Ämter aufgefordert, den Themenfeldkatalog für politisch motivierte Straftaten zu überarbeiten. Eine entsprechende Empfehlung an die Innenministerkonferenz wird aber vermutlich erst im kommenden Jahr vorliegen. So, wer das jetzt noch in einzelnen Zahlen hören möchte, ich sag's mal kurz. Linke Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität in Deutschland 2013. Da wurden 877 Körperverletzungen gemeldet, 328 Widerstandsdelikte, 276 Mal Landfriedensbruch und 178 sonstige Gewaltdelikte. Ja, nochmal kurz zur Ukraine. Also was da stattfindet, das steht halt zu befürchten, dass sich da die EU und die Merkel genauso den USA unterwerfen wird, wie sie das bei dem Untersuchungsausschuss gemacht hat. Und da ist das Einzige, was sie sich traut, ist zu sagen, zu Obama, also er soll doch bitte in Zukunft dran denken, dass in Deutschland deutsches Recht gilt. Und er hat ja öffentlich gesagt, er wird die Merkel nicht mehr abhören, aber natürlich, weiß ich, andere deutsche Politiker, auch Minister oder Unternehmer oder uns sowieso, das wird akzeptiert. Ne? Also da, wie so eine Art Gewohnheitsrecht, das die USA haben, weil es eben die USA sind, also kein internationales Recht, nichts mehr, ne? Völlige Unterwerfung. Und vermutlich wird es in der Ukraine auch so laufen. Ne? Zu dem, was du vorher da gesagt hast in Nachrichten, in Odessa ist es jetzt so weit, oder auch in anderen Städten in der Ukraine, also im Süden und im Osten der Ukraine, dass sich einige jüdische Gemeinden schon vorbereiten, ihre Leute zu evakuieren, wenn das jetzt weiter eskaliert. Und auch diese ukrainischen Ultranationalisten, dieser rechte Sektor, die schon verantwortlich waren vor einer Woche, wo das Gewerkschaftshaus gebrannt hat, wo es 40 Tote gegeben haben, die machen jetzt schon ihre antisemitische Propaganda weiter. Synagogen wurden auch schon angezündet. Also in diese Richtung geht's. Deutschland fordert übrigens seine Staatsbürger auf, besonders wenn sie in den Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine sind oder auf der Krim, die Ukraine zu verlassen, weil man nicht mehr in der Lage ist, den dortigen deutschen konsularischen Schutz zu garantieren. Und auf der anderen Seite natürlich die Bild-Zeitung zum Beispiel in erster Linie, ne, hetzt dann eben mit Schlagzeilen wie: Wollen uns die Russen Bomber angreifen? Also immer schön nach dem Motto: Wenn du den Frieden willst, dann bereite den Krieg vor. Also das ist, was im Moment da abläuft. Ja, Kriegsvorbereitungen, die laufen, und wie wir vorhin auch sagten zur NSA-Affäre, die Merkel hat da nichts zu melden, sie kann abnicken, was die Amerikaner ihr vorsetzen. Es geht auch um sehr viel Geld, sehr viel Einfluss und sehr, sehr viel Macht. Eben die NATO auszudehnen bis ganz knallhart an die Grenze Russlands. Es geht auch um viel Geld. Wer soll das zurückzahlen? IWF will Kiew rund 12 Milliarden Euro Kredit geben. EU, USA und private Investoren sollen nachziehen. Wer gibt dabei etwas, wenn er nicht weiß, dass er das nachher doppelt und dreifach zurückbekommt? Als Bank hat sich der internationale Währungsfonds IWF bislang stets ausgesprochen knauserig und asozial gezeigt. Geld gab es, falls überhaupt, nur gegen politisches Wohlverhalten. Im Falle der Ukraine zeigt sich der globale finanzpolitische Wachhund Washingtons plötzlich generös und warmherzig. Dem Land werde man mit Kredithilfen im Volumen von 17 Milliarden US-Dollar, 12,3 Milliarden Euro, beispringen, ließ der IWF am Mittwoch in Washington wissen. Nur an wen soll das Geld gehen? Unseres Wissens gibt es in der Ukraine im Moment keinen richtigen Staat. Sie werden also ein Finanzministerium importieren, sie werden amerikanische Finanzberater vom IWF und von Lehman Brothers direkt mit dem Geld mit einfliegen nach Kiew, werden die da ein Sonderwirtschaftsministerium gründen lassen und die verwalten dann das an Kiew geliehene Geld. Banken geben nur Gegensicherheiten. Welche bietet das zerfallene Staatsgebilde im Osten Europas? Faktisch stützt sich der IWF lediglich auf die unausgesprochene Garantie der politischen Strippenzieher USA und EU. Die hatten laut US-Botschafterin Newland, fuck the EU, das hatte diese Dame gesagt, fickt die Europäische Union, 5 Milliarden Dollar investiert, um die Ukraine ins Lager der Freiheit und Demokratie zu überführen. Die Freiheit der Washingtoner Multimillionäre und Milliardäre. Herausgekommen ist, wie üblich, ein gescheiterter Staat. Die in Kiew als Regierung auftretenden Politiker sind zumeist Handlanger einschlägig bekannter Kleptokraten. Nicht einmal die Wall Street-Versteher des IWF sind so blöd, denen die Milliarden einfach zu überweisen. Die Kreditgewährung läuft also auf eine Übernahme der Macht durch die Beauftragten des Fonds in der Ukraine hinaus. Obwohl zu den konkreten Modalitäten noch nichts bekannt wurde. Statt grüner Männchen mit AK-74-Sturmgewehren, unsere Qualitätsmedien wollen wissen, dass dies Putins fünfte Kolonne in der Ostukraine ist, landen in Kiew graue Herren mit Notebook und Aktenköfferchen. Sie werden vermutlich ähnlich agieren wie die Abgesandten der Troika in Griechenland, wo der IWF, die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank als sogenannte Geldgeber auftreten. Apropos blöd, IWF-Exekutivdirektorin Christine Lagarde meldete sich unmittelbar nach Absegnung der sogenannten Hilfen im Exekutivrat der Organisation mit der Warnung zu Wort, Russland könnte die Krise weiter eskalieren lassen. Das nennt man vorsorglich den schwarzen Peter weiterreichen. Und die frühere französische Ministerin setzte noch eins drauf. Sie lobte die Übergangsregierung in Kiew für ihren beispielhaften Reformwillen. Also wenn das nicht ein makabrer Witz ist, dann weiß ich nicht. Es wäre interessant zu wissen, wie sich die Diskussion bis zur Beschlussfindung im Leitungsgremium des Währungsfonds abgespielt hat. Gewichtige Mitglieder der Organisation sind neben den nach Kapitalanteil und Stimmrecht dominierenden USA auch China, Indien und Russland. Jawohl, die Russische Föderation hält 2,5% der Kapitalanteile des IWF. Immerhin tat Madame Lagarde nicht so, als wäre das ganze Programm ein Selbstläufer. Die Risiken seien groß, schrieb die Direktorin in einer Erklärung. Entscheidend für den Erfolg sei es jetzt, dass weitere internationale Hilfsgelder sowie private Investitionen fließen. Es handle sich um ein mutiges Wirtschaftsprogramm, das starke Unterstützung verdiene, bla bla bla bla. Gut, die Ukraine erstmal finanziell unter Kontrolle bringen, dann militärisch und schließlich eben in das System der Geldsaugmaschine IWF und Wall Street und Börse einverleiben. Und dann auch freigeben für so glorreiche Dinge wie internationales Freihandelsabkommen mit den USA, Fracking und Genfood. Die Ukraine ist ja immer die Kornkammer Russlands gewesen, beziehungsweise die Kornkammer des Ostens. Und diese Kornkammer will man natürlich auch haben, verwalten und ausbeuten und dann vielleicht auch mit herrlichem Genweizen bepflanzen. Und dann hat man diese Genweizenfelder bis zum Horizont, soweit das Auge reicht. Diese privaten Investitionen, die sie da jetzt befördern wollen, da stimmt ja die Lagarde völlig überein mit zum Beispiel mit Ulrich Grillo oder Grillo, das ist der Präsident vom BDI, vom Bundesverband der Deutschen Industrie, der gerade wo es um dieses transatlantische Freihandelsabkommen ging, hat er gesagt, Investitionen sind das Grundnahrungsmittel unserer Weltwirtschaft und die müssen geschützt werden. Und genau darum geht es auch natürlich in der Ukraine. Und die nächste Eskalation steht an, jetzt, an diesem Wochenende. Warum? Weil also im Osten der Ukraine diese Donbass-Bewegung da, die da einen autonomen Staat haben wollen, die werden also morgen ihr Referendum durchführen, wo übrigens Putin sogar angeregt hatte, das zu verschieben, ja, aber die wollen das jetzt durchziehen. Und es kann also sehr gut möglich sein, dass dann die ukrainische Regierung, in Anführungszeichen, mit den Panzern dann endgültig zuschlägt, um die Sache niederzuwalzen. Wir werden sehen. Ein Blick auf die Internetseiten der wichtigsten Presseorgane deutscher Zunge. Werfen wir mal einen Blick auf das Greenpeace-Magazin vom heutigen Samstag. Da gibt es eine Meldung zum Thema Verbraucherschutz. Aldi knickt ein. Eine Kundin wollte wissen, was mit ihrer verdorbenen Butter los war. Sie wagte den Rechtsstreit. Lange hat Aldi die Herausgabe der Laboranalyse verweigert. Erst am Abend vor der Verhandlung lenkte der Discounter ein. Das heißt, klagen lohnt sich. Meeresschutzgebiete teils nur auf dem Papier. In einem Bericht über die Ostsee kritisiert die Organisation Oceana, dass es in vielen offiziellen Meeresschutzgebieten, die heißen MPA, keinerlei echte Schutzmaßnahmen gibt. Thema Müll. Der 10. Mai ist Putztag für Europa. Europa hat ein Müllproblem. Darauf macht der European Clean Up Day 2014 am heutigen Samstag aufmerksam. Jedes Jahr enden Millionen Tonnen von Müll in den Ozeanen, an Stränden und in den Wäldern. Der von der Europäischen Kommission geförderte Aktionstag möchte einen bewussteren Umgang mit Abfällen anregen und dazu beitragen, die achtlose Entsorgung von Verpackungen in die Umwelt zu beenden. Mit der Initiative am morgigen 10. Mai werden zahlreiche Initiativen am selben Tag in einer europaweiten Reinigungsaktion zusammengebracht, um möglichst viele Bürger zu erreichen. Wer auch einen Platz kennt, der dringend gereinigt werden sollte oder einfach mitmachen möchte, der kann sich im Internet anmelden. Der geht zu Let's Clean Up Europe und kann sich da informieren, was er im Einzelnen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft tun kann. Dann geht es um das Thema Ernährung. Was ist mit den Bienen los? Immer mehr Bienen sterben aus und verschwinden. Aber Greenpeace Magazin meint, die Bienen könnten und können gerettet werden. Und zwar muss man Pestizidverbote erlassen und ökologische Landwirtschaft fördern. Das könnte das Bienensterben stoppen. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie Plan B von Greenpeace im Greenpeace Magazin nachzulesen. Wir wissen natürlich, wenn die Bienen aussterben, dann wird es auch keine Pflanzen, keine Blumen und viele, viele Kräuter nicht mehr geben. Und das wäre verheerend. Thema Wale. Greenpeace kümmert sich natürlich immer noch um die Wale. Walgesänge gehen im Lärm unter. Zur Erkundung von Öl- und Gaslagerstätten im Meer werden sogenannte Airguns eingesetzt. Jawohl, deren Schallimpulse stören die Kommunikation von Walen noch in 2000 Kilometer Entfernung. Das belegt eine Studie des Umweltbundesamtes. Schöne Schweinerei. Thema Asyl und Flüchtlinge. Das Bundesinnenministerium plant, härter gegen Asylbewerber vorzugehen. Sie sollen leichter inhaftiert und abgeschoben werden können. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Thema Treibhausgase, verkehrte Energiewende. In der EU gehen die Kohlendioxidemissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger zurück. In Deutschland steigen sie dagegen an. In Australien geht es den Haien an den Kragen. Es geht um Haitötungen vor Australien. In den vergangenen Wochen wurden vor der westaustralischen Küste vorsorglich 50 Haie getötet. Mit der umstrittenen Maßnahme reagieren die Behörden auf eine Zunahme tödlicher Haiangriffe. Eine gute Nachricht zum Thema Konsum. Der faire Handel boomt. Im vergangenen Jahr wurde anständig eingekauft. Die Initiative Fair Trade zieht erneut positive Bilanz. Mit einem Umsatzplus von 23% 2013 hat die Organisation ihr 12. Jahr in Folge mit zweistelligem Wachstum verbracht. Dann Thema Smog. Weltgesundheitsorganisation meldet, 90% der Städte atmen schlechte Luft ein. Wir hier in Barcelona natürlich auch. Das Wort Smog klingt nach 80er Jahren. Doch neue Zahlen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, zeigen, dass die Luftverschmutzung weltweit zunehmend schuld sein, vor allem Autos sowie die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Immer wieder das leidige Thema Genmais. Schwarz-Rot ist doch ein bisschen gegen Genmais. Bei der Abstimmung in Brüssel enthielt sich Deutschland und ebnete damit den Weg für die Zulassung des umstrittenen Genmaises 1507 in der EU. Nun setzt die Bundesregierung offenbar auf regionale Anbauverbote. Wir wissen aber, mit dem Handelsabkommen mit den USA, dem internationalen Trade-Abkommen, können dann Genkonzerne klagen gegen entgangene Gewinne durch regionale Verbote und ziehen dann den Menschen bzw. den Rathäusern und den Landesregierungen in Deutschland das Geld aus der Tasche. Verkehrte Welt. Thema E-Berlin. Einen Monat lang werden Autos mit Verbrennungsmotor im nächsten Jahr komplett aus dem Helmholtz-Kiez in Prenzlauer Berg verbannt. Erlaubt bleiben nur Elektroautos und Räder, Straßenbahnen und Fahrräder. Thema Atomenergie. TEPCO macht wieder Gewinn. Schon 3 Jahre nach der Katastrophe in Fukushima schreibt der japanische Energiekonzern wieder schwarze Zahlen. TEPCO macht trotz der noch immer abgeschalteten Atomkraftwerke und höherer Ausgaben durch den Import von Gas und Öl wieder Gewinne. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen 3 Milliarden Euro plus. Möglich gemacht haben soll das nach Angaben von TEPCO interne Kostensenkungen. Gut, damit beenden wir die Katastrophen im heutigen Niemandsland, meine Damen und Herren. Das ist Samstag, der 10. Mai 2014. Niemandsland, 91.4 FM, Kontrabanda. Anerkennung, Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte, Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft, ficken und gefickt werden, Zuckerdamen, Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten, 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähren. Unterwerfung schafft Gehorsam bis in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen. Im Gleichschritt denkt sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen. Sensibilität würde sie spüren lassen, wie wenig frei sie sind. Ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigen. Und deshalb prüf mich mal im Bett für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Ethnie auch ohne Haken. Kreuz und Fahne schwenken, stehen mit ihrem Pech jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazi.

zu denunzieren und anzuklagen, zu verklagen, weil sie sich weigern, vor ihren Rathäusern die spanische Fahne aufzuhängen. Also solche Probleme haben die. Ja. Diesen Fahnenkrieg gab es meines Wissens schon mal im Baskenland vor Jahren. Da ist dasselbe Theater abgespult worden. Was mich so erschreckt, ist zu sehen, wenn von außen eine Macht einen bürgerkriegsähnlichen Zustand und Spannungen schürt, dann funktioniert das leider. Das hat man gesehen in vielen Ländern, dass ein Bürgerkriegsszenario kann wirklich gelenkt und erzeugt werden, weil es gibt ja genug Leute, die frustriert und aggressiv sind und auf diese Sachen abfahren bzw. sich davon beeinflussen lassen. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Dann genügen ein paar Autobomben und ein paar bewaffnete Milizen, die irgendwo die Leute abknallen. Und schon hat man den Hass auf einem Niveau, das man bis dahin nicht für möglich gehalten hatte. Aus unserer Musikabteilung die Gruppe Zupfgeigenhansel. Zupfgeigenhansel, ihres Zeichens Musiker mit sogenannten fortschrittlichen Volksliedern, progressive Volkslieder. Das Lied der Pariser Kommune, Zupfgeigenhansel. Lustig, lustig, ihr lieben Brüder, legen eure Sorgen nieder. Ja, das war ein bisschen verzerrt. Ich mach's nochmal neu, das klang ja wirklich schrecklich, das wurde ja richtig verzerrt. Noch einmal, jetzt. Zupfgeigenhansel, Lied der Pariser Kommune, jetzt. Lustig, lustig, ihr lieben Brüder, legen eure Sorgen nieder, trinkt dafür ein gutes Glas Wein, trinkt dafür ein gutes Glas Wein. Auf die Gesundheit aller Brüder, die da reißen alles nieder, das soll unsere Freude sein, das soll unsere Freude sein. Lustig lebt in Saus und Brause, weil wir jetzt so sind am Schmause. Arbeit drücket uns nicht viel, Arbeit drücket uns nicht viel. Geld gibt's ja in Hülle und Fülle, alles zu nehmen ist unser Wille. Mag's verwehren, wer da kann, mag's verwehren, wer da kann. Weg mit Meister und mit Pfaffen, Kaiser, König soll sich raffen. Weg, wer kommandieren will, weg, wer kommandieren will. Wir sind alle freie Leute, alle Welt gehört uns als Beute. Also ist es gut und recht, also ist es gut und recht. Schlagt die Fässer ein, lass laufen, denn so heißt es, hab versaufen. Solches Himmelreich ist nah, solches Himmelreich ist nah, solches Himmelreich ist nah. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión, 23 años. Contrabanda FM, Radio Libera e Non Commerciale di Barcellona. Per la libertà di espressione, 23 anni. Auguri, Contrabanda. Contrabanda FM, Barcelona'nın ticari amaç gütmeyen özgür radyosu. İfade özgürlüğü mücadelesinde 23 sene. Im Spiegel von dieser Woche gibt es einen langen Artikel im Auslandsteil zum Thema Spanien. Dieser Artikel ist wirklich ein Hammer. Weil in diesem Artikel alle neofrankistischen Übel aufgezählt werden, die sich im Moment hier abspielen. Mit einer Reihe autoritärer Gesetzesreformen versucht die konservative Regierung, von der Krise abzulenken. Und das beginnt schon mit einem Hammer. Da heißt es, Berlin ab 2000 180 Euro, London ab 2614 Euro, Paris ab 1942 Euro. Das steht auf den Schildern im Schaufenster der Agentur Abortion Travel. Viajes de Aborto in Madrid. Erst vor einem Monat wurde die Agentur eröffnet. Sie informiert, was Flug, Aufenthalt und Abtreibung in den jeweiligen Städten kostet. Denn in Spanien werden Frauen wohl bald nicht mehr abtreiben dürfen. Die konservative neofrankistische Regierung will ein neues Gesetz zum Schutz des empfangenen Lebens verabschieden. Wir hatten darüber hier berichtet. Tickets werden hier noch nicht verkauft, sondern Aktivistinnen verteilen Prospekte mit Details zur Gesetzeslage im europäischen Ausland und informieren über die Umstände des Eingriffs in den Räumen des Ladenlokals und im Internet. Mit einer Petition wollen sie an Ministerpräsident Mariano Rajoy appellieren, er möge die Gesetzesänderung zurückziehen. Es gibt also eine Menge solcher Gesetzesvorhaben. Spanien sollte einmal eine Art Schweden im Süden Europas werden. Gegen das Geschrei der Bischöfe setzte Regierungschef Zapatero nach und nach die Homosexuellen-Ehe, ein beschleunigtes Scheidungsverfahren und eine Fristenregelung bei der Abtreibung durch. Nun rockt Spanien nicht mehr. Ministerpräsident Rajoy, dessen konservative Volkspartei seit Dezember 2011 mit, Achtung, absoluter Mehrheit das Parlament dominiert, verordnet dem Land die Rolle rückwärts und führt es nach rechts. Immer weiter. Rajoy nimmt die Wirtschaftskrise zum Vorwand, die gesellschaftspolitischen Reformen seines Vorgängers zu kassieren. Es gibt kein Geld mehr, damit Frauen Beruf und Familie besser vereinbaren können. Kein Geld, damit auch Kinder mittelloser Eltern studieren können, zum Beispiel. Rajoys jüngstes Gesetzesvorhaben zur Abtreibung und öffentlicher Ordnung wecken bei vielen Spaniern unliebsame Erinnerungen. Unbestreitbar frankistisch inspiriert, nennt zum Beispiel der Schriftsteller Javier Marías die vom Ministerrat gebilligte Regelung. Den Bürgern werde der Schutz entzogen, die Freiheit der Meinungsäußerung beschnitten. So geht's immer weiter. Rajoys Volkspartei, die Nachfolgerin von einem Franco-Minister gegründeten Alianza Popular, werden bei der europäischen Wahl im Mai, und davon gehen alle aus, empfindliche Verluste hinnehmen müssen. Die Spanier sorgen sich um die hohe Arbeitslosigkeit, die nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds auch in diesem Jahr nicht unter 26,5% sinken wird. Ja, empfindliche Verluste werden vorausgesagt für die zwei großen Parteien, nicht nur für die Regierungspartei PP, sondern auch für die Sozialisten. Und in Prozentzahlen ausgedrückt stimmt es auch, dass beide weniger Stimmen kriegen werden. Nur das Schlimme bei der Sache ist eben, dass diese zwei Parteien zusammen immer noch gewählt werden von ungefähr 65% der Bevölkerung, trotz allem, was passiert ist in den letzten Jahren. Also die Sozialisten haben angefangen mit dieser Politik, die Bevölkerung immer weiter in die Verarmung treibt, und natürlich die PP konsequent die Sache weitergeführt. Und trotzdem werden 66% der Wähler, die eine von den beiden Parteien wieder wählen. Ein anderes Thema in diesem Komplex der sogenannten rechtsradikalen Reformen ist zum Beispiel das Strafen der Bürger. Es geht um die umstrittene Novelle des Gesetzes zur Sicherheit der Bürger. Ein gewisser Innenminister Jorge Fernández Díaz hat sich zum Ziel gesetzt, das gesamte System der öffentlichen Ordnung neu auszurichten. So sollen Beschuldigte künftig selbst beweisen, dass sie die ihnen zur Last gelegten Taten nicht begangen haben. Ein interessantes Konzept. Das wirft natürlich das Rechtsverständnis um Jahrhunderte zurück. Strafen werden deutlich erhöht. Bis zu 600.000 Euro, ja, Sie haben richtig gehört, 600.000 Euro sollen beispielsweise zahlen, wer am Tag vor einer Wahl demonstriert. Damit ist er und die nächsten drei Generationen seiner Sippe ruiniert. Auf öffentliche Ruhestörung stehen bis zu 6 Jahren Freiheitsstrafe. Wer zum Protest aufruft oder auch nur darüber informiert, Achtung, wer über einen Protest informiert, muss ein Jahr ins Gefängnis gehen. Personal privater Sicherheitsdienste ohne Polizeiausbildung sollen Personen kontrollieren und festhalten, wenn sie ihren Ausweis nicht vorzeigen. Es soll verboten sein, Sicherheitskräfte im Einsatz zu filmen oder zu fotografieren. Damit wird die Arbeit von Journalisten praktisch unmöglich gemacht. Das sind Gesetze, die sind eigentlich irrwitzig, die verstoßen gegen alle Verfassungen europäischer Staaten, die verstoßen gegen Grundrechte, die verstoßen gegen die UN-Charta. Wir fragen uns, wie kann ein Mensch, ein Rechtsradikaler, solche Gesetze überhaupt nur in Erwägung ziehen? Sind die dumm? Also gut, es überrascht mich aber doch eine Sache, so wie das der Spiegel hier formuliert, mindestens in diesem Punkt die Umkehrung der Beweislast vor Gericht, dass in Zukunft nicht mehr der Staatsanwalt nachweisen muss, dass du schuldig bist, sondern dass du nachweisen musst, dass du unschuldig bist. Also so global, so pauschal wird es... Glaubst du nicht? Nee, das glaube ich nicht. Also möglicherweise haben das irgendwelche idiotischen Mitarbeiter von der PP vorgelegt, aber... Gut, es gibt noch mehr Sachen, über die wir reden müssen. Es geht um das Demonstrieren, das Demonstrationsverbot im ganzen Hauptstadtbereich Madrid. Da gibt es die glorreiche Idee, die schlaumeierische Idee vom Innenminister und seiner Parteifreundin, der Bürgermeisterin von Madrid, eine gewisse Ana Botella, Demonstrationen vollkommen von staatlichen Institutionen fernzuhalten und in eigens eingerichtete Zonen abseits des Zentrums zu verbannen. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Denn die Konservativen sahen sich in den vergangenen Monaten bedrängt von Protesten des Krankenhauspersonals, der Lehrer, Studenten, Zwangsräumungen bzw. Zwangsgeräumten und Arbeitslosen. Doch selbst der Polizeichef der Hauptstadt musste einräumen, dass im vergangenen Jahr 99% aller Kundgebungen friedlich verlaufen sind. Das haben die natürlich nicht gerne. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Kommen wir zu den Richtergremien und Experten des Staatsrats, die warnen, entscheidende Punkte des neuen Strafrechts und des Sicherheitsgesetzes seien nicht verfassungskonform. Den Ministerpräsidenten Rajoy beeindruckt das nicht. Anfang April ließ er weitere Einschränkungen für die Presse verabschieden. Das betrifft alle und uns natürlich. Wer versuche zum Beispiel, Prozessbeteiligte oder Ermittler, Richter oder Verteidigung einzuschüchtern oder zu beeinflussen, so sagen die, müsse mit bis zu 4 Jahren Gefängnis rechnen. Die Pressevereinigung von Madrid wehrte sich umgehend dagegen, Berichterstattern auf diese Weise einen Maulkorb zu verpassen. Weil einschüchtern heißt für diese Leute natürlich auch, man geht mit einem Mikrofon auf sie zu und fragt sie nach ihrer Meinung zum Prozess. Das ist Einschüchtern, Manipulation und dafür können Journalisten in Zukunft bestraft werden. Ein unglaublicher Vorgang. Dazu, so beendet der Spiegel seinen langen Artikel, passt, dass bei den 3 wichtigsten Zeitungen Spaniens, El País, El Mundo und La Vanguardia, vor kurzem die Chefredakteure ausgetauscht wurden und dass die neuen Chefredakteure als Sympathisanten von Ministerpräsident Rajoy gelten. So sieht's aus in Spanien. Ja, es wird alles schlimmer, könnte man sagen, und das stimmt ja auch, ne? Und wer das auch gesagt hat, war ein Stadtpfarrer in der Nähe von Rhein in der Messe, hat dann aufgezählt, also er hat dann natürlich nicht an solche Sachen gedacht, wie wir hier, die uns hier interessieren, er hat mehr an Verbrechen generell gedacht, an die zunehmende Gewalt, an Drogen, immer mehr Morde, auch Gewalt gegen Frauen. Und sagt dann noch, man könnte ja eigentlich denken, dass wir heute mehr Bildung haben, mehr Erziehung genossen haben. Aber nein, sagt er, vor 30 Jahren kam der Ehemann betrunken nach Hause und hat seine Frau geschlagen. Aber er hat sie nicht umgebracht, wie das heute passiert. Und warum ist das so? Weil es früher eben noch moralische Werte gegeben hat, christliche Grundsätze, christliche Erziehung. Und die, die sich betrunken haben, die wussten noch, dass es ein 5. Gebot gibt, das da sagt, du sollst nicht töten. Also damals war der Unterschied noch klar zwischen Gut und Böse. Heute gilt das Gesetz des Dschungels. Und warum? Weil Jesus aus unserem Leben verschwunden ist. Also deshalb würde ich sagen, alle die Herren der Schöpfung, die uns jetzt zuhören, öffnen wir unsere Herzen. lassen wir Jesus wieder hinein in unser Leben. Betrinken wir uns, aber wir bringen in Zukunft unsere Frauen nicht mehr um, wir schlagen sie nur noch. Bist du einverstanden? Jesus loves you, man. Jesus liebt dich. Hey, Halleluja! Nur die Leute, die das predigen, schlagen auf der Straße andere Leute zusammen, füllen die Knäste, vertreiben Hilfesuchende, Asylsuchende, was Jesus niemals gemacht hätte. Jesus hätte nicht zugelassen, dass Menschen an den Zäunen in Marokko zur Enklave in Melilla und in Ceuta mit Giftgas besprüht werden und hätte sie weggeschickt. Jesus hat den Armen geholfen. Diese Leute, die das predigen, Jesus wäre nicht mehr da, die sind Schweinepriester, weil die haben mit keinem einzigen Wort überhaupt nur angedeutet, dass sie die Verbrechen gegen Immigranten verurteilen, die von der Polizei unter den Augen der Weltöffentlichkeit begangen werden. Schon allein diese Tatsache entlarvt diese Leute als Schweinepriester und Heuchler und Prediger, spuckende Hassprediger gegen die Vernunft. Niemandsland 91.4 FM. Sie liebt den Eisenhauch an Wintertagen, Kristallens Funkeln im gleißenden Licht, das weite freie Land rauhreif beschlagen, das Eis auf Pfützen, wenn es knisternd bricht. Sie liebt es, in Gedanken stumm zu gehen, und schweigend gehe ich neben ihr her, und es durchfährt mich beim Hinübersehen, ich liebe sie immer mehr. Sie liebt das klare Wort, die freie Rede. Sie liebt die Wahrheit und sie sagt sie laut. Sie widerspricht und fürchtet keine Fehde, wenn alles betreten zu Boden schaut. Und sie vermag zu trösten, Mut zu machen. Wo nimmt sie all die klugen Worte hin, die allen Kampfgeist neu entfachen? Ich liebe sie immer mehr. Mutige Attacke, Reiterin, für die gerechte Sache Streiterin, die zum Schafott Begleiterin, die Zaubertrankbereiterin. Sie liebt die Nebel, die von See her wehen, wie Schleier, die ein warmer Schein durchdringt. Sie liebt am Wellensaum entlang zu gehen, die Handvoll Muscheln, die sie mit heimbringt. Und sie schreibt Ansichtskarten aus der Ferne und zaubert Düfte, Geist und Bilder her. Wer die bekommt, der hat das Leben gerne. Ich liebe sie immer mehr. Mutige Attacke, Reiterin, für die gerechte Sache Streiterin, die zum Schafott Begleiterin, die Zaubertrankbereiterin. Ich glaube, dass ich manches weiß und ahne, von allem, was sie wünscht und fühlt und denkt. Ich weiß jemanden, der die weiße Bahn im Leben für mich vor dem Fenster schwenkt, der mir sagt, ich werde bei dir bleiben, auch wenn der Wind dreht und die Wetter schwirrt, dein winziges Boot hinaus aufs Eismeer treiben. Ich liebe sie immer mehr, immer mehr. Jo, unser Programm ist gleich zu Ende. Wir verabschieden uns. Tschüss. Ich verabschiede mich auch. Und ich habe noch Zeit für ein kleines Schlusswort. Hier ist es. Jetzt ist Schluss. Gut, die heutige Niemandsland-Sendung wird im Laufe des Wochenbeginns, Montag, Dienstag etwa, im Internet nachzuhören bzw. runterzuladen sein. Wir bringen das dann unter www.niemandsland.kontrabanda.org, wie immer, oder unter niemandslandradio.blogspot.com. Jo, agur, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Adeo, machen Sie es gut. Tschüss. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Saludo para los oyentes de Niemann's Land. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. White House President Obama. Klingelstrahls.